Als er zurückkam, ergoss sich in unbändigem Strom sein Schaffen, in wirren Türmen des Höhesteiges gebeugt. Thank you. Bringst es über dich, mein Freund, mir solche Botschaft zu senden? Woran hab ich es fehlen lassen? Ich bin zu mindern Witz und deinem wahrhaft heiligen Tun. Ihr selbst mein Unrecht verstandet. Seht, alle Arbeit ist gelungen. eines Stunden eines Wandels vergeudete hier. Der Welt und Gott gab ich, was ich mit schwachen Kräften schuf. Nun, da mein das weite Meer mit Wehmut schauen, nicht mit Trauer. Nimm mein Haus als eine Warte, die mit der Ruhe dir den Blick ins Weite wird dich stören, nur ein treuer Freund wird manchmal zu dir wollen. Mein Glück voll dir verschwendet nichts, nur kurze Zeit bleibt mir, dann ergeht er. Der schweren Mühen satt, sie beide sollen weit von allen Städten früheren Strebens geduldig das Ende erharren. Lasst mich mein Schlaf reicht dir. was ich erstrebte, was ich erschuf, was mir an Ehren ward, was mich bedrängte.